Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 912, an Goethe. Ich höre, dass Sie heute eine Leseprobe von Julius Cäsar haben und wünsche guten Sukzess. Mich sperrt ein heftiger Schnupfen noch zu Hause ein und macht mir den Kopf sehr wüste. Die zwei theatralischen Rekruten habe ich gestern gesehen. Sie stellten sich recht gut dar und mit dem Dialekt des einen geht's doch noch leidlicher, als ich erwartet hatte. Von ihrem guten Willen wird mehr als von ihrem Talent zu hoffen sein. Grüner hätte großes Verlangen, in der Jungfrau von Orléans als Gespenst aufzutreten. In mancher Rücksicht würde ihm diese Art der Einführung nicht ungünstig sein. Außerdem, dass die Rolle klein und allzu sehr genau einzulernen ist, kann sie auch mit einer gewissen ernsten Monotonie gesprochen werden und verlangt wenig Bewegung. Das Seltsame wird sich darin mit dem Neuen gut verbinden, und Graf, der sich jetzt des Umziehens wegen mit dieser Rolle nur plagt, wird gern davon befreit werden. Beckern habe ich noch nicht allein sprechen können. Leben Sie recht wohl, ich wünsche sehr, Sie bald wieder zu sehen. SCH